Nur bin ich jetzt schon betrunken. Ja. Oh. Yeah. Ungeschliffener Diamant 2016. Ja. Yeah. Window. Nur bin ich jetzt schon betrunken. Im Windschatten. Fremdlinge, Fremdlinge, und du machst deine Runden wie der Wurm im Pilz. Überall, wo man hinguckt, gibt es Inputs. Kümmer dich um dein Leben, und dann kümmer dich um uns. Schäden können wir beheben, das ist nicht die Kunst. Wir müssen was bewegen, sonst bewegt sich nicht. Es geht nicht nur um dein Leben, sondern ob es sein Leben ist. Für die Aluhut-Fraktion, bester Song. Mit der Freiheit im Ohr, in Extremo durchs Dorf geht die Reise los. Hamburger Ahoi Bros. Freiheit, die wir lieben, Reeperbahn, Peter Pan, Peter Pan, Königreich, völlig gleich, unsere gute Polizei wünscht Pegida alles Gute zum Tag der deutschen Einheit. Und verliert in Leipzig mal eben eine FMP5, doch kein Ding, ich hab jetzt eine goldene, mit der ich foltere. Pistole, Munition, und für sie Frauen ist es eine Rutsche mit Huckeln, die nach unten gehen, Dialekt, Netflix, Bus, Hibiskus, wie ein Diskus, du lutscht Bastille, das war es ein liebes Herz. Am Drehort vom Bannen komme nach Hamburg und gehe erstmal durch den Wassermarsch. Da rufe Bad der Meister vorbei am Friedhof der guten Ideen. Am Alkenhaus Bivis grüßt den Jungfernsteig nach Umstieg. Die U3 fährt nur im Kreis im Aufzug nach unten durch den Geruch von Öl und Eisen, durch den Penny im Kiez. Sangria fürs Martinka, die manche Menschen wohl als Kinder waren. Und diese Kneipen stellen Fragen, wo man keine Antworten weiß. Martini, Sarah, Oke, Andrin. Ralf Lauren, Nutten stehen im Weg, da kannst du fragen, kommst du mit? Überall ist man von Sex umgeben, laut Frauen, die mit Lächeln etwas regen, dass sie verstehen. Denn neben der Davidswache, sie reden nicht mit dir, sie reden mit deinem Geld. ZVS auf dem Jungfernsteig, hey. Und das zieht wieder wie Teamleader. Und niemals sagt dir jemand, dass es leicht wird. Dort, wo du Nutten an dem Moonboots erkennst, weiße Flecken im Schwarzlicht. Sei selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Der Samen im Fluss vom Ursprung zum Ende. Elfin Harmonie und Speicher startet. Du warst die Reflektorfalke. Jan die Brücke, Zug für 6 Stacks. Zug für 6, 6 Packs. Und das Hippie-Mädchen sinkt im Regen. Auf Diamanten wächst nichts. Auf Diamanten wächst nichts. Auf Mist wachsen Blumen. Und auf Bunkern wachsen Denkmäler, Denkgemälde. Hamburg von unten. Santos Stuck. In der Brandehut, Hammerbrook, angeguckt, Hamburg, Hamburg, Hamburger Land ruft. Die erste Station heißt Dog Meat, die zweite heißt Dog Shit Sheet, Schien die Kaminfarben aus Hamburg, direkt auf die Street, illustriertes Magazin. Hab einen Stil, wenn du in der fremden Stadt bist und du den Hunden gefälligst was gibst. Wenn du nichts dabei hast, dann den Pennern mit den Hunden, ne? Erzählst ihnen was zum Atlas. Wenn du Sachen krass machst, Labras Fantas, mit Verstand hast, sie haben Hundefutter dabei, dass die Geldfrage anpasst. Sensei, Improvisation ist Stille auf den Bühnen dieser Welt, Dingsnagel, Zug für 6 auf der Reeperbahn, schwarze Walltracks, Shirter, Zug für 6 am Bunkertor des Bismarcks, Hamburg von unten. Unterm Wasserspiegel, in der St. Stupnitz. Imperator Conquistadore und die Motenshow. Elektro fühlt dich über den tanzenden Furious. Im Bauch eines eisenschwimmenden Labors, krass, so viele Frauen an Bord. Industriestraße 115. Und der Weg zum Bier ist ein Hinschwimmen. Vorbei an anderen über Hammerbrook. Mach das mal anders, was zum Fragezeichen. Bizarr sein, bizarr sein. Synchronisiert hier noch jemand Pornofilme, hey. Wie damals dieser Til Schweiger. Doch das Lied ist zu Ende. Captain Schwand geht von Bord. Hanging Garden at Avery Door. Ich geh in den botanischen Garten. Sample Metro. Im zoologischen Garten. Eine angemalte Bettlerin schnurrt mich nach einer Kippe an. Ich höre das Gurren einer Taube ihrer Stimme. Ist jung, doch ihr Körper verbrauchte. Ihr Onkel wär sauer, sagt sie mit der Wächs auf dem Nasenrücken. Vollgemalte Bisse in die Haare spitzen. Heiserkeit, sie nennt es Weisheit. Sie zieht weiter mit ihrer Krücke, der Spiegel tut weh. Obwohl der eigentlich glatt ist, nur scharf und gefährlich, wenn er in Scherben liegt. Ein Müllisäß, es riecht nach Bratfett und Erbrochenem. Ein ganz normales Wochenende. Sternzeichen Geschütze. Ich bin Pitti. Hamburg Ahoi. Wow, dann machen Sie in Füße. Nein. Ist das nicht illegal? Ja, was da noch in Leipzig passiert ist, ist eine andere Mütze. Müssen Sie nicht Ihren Bus kriegen? Was, und die Show verpassen? Sind Sie verrückt? Feliz Navidad alle zusammen. Mann, den habe ich gar nicht vorher gesehen. Mom, was willst du denn hier? Ich bin auf dem Weg zu einer Party und wollte meine Geschenke abgeben, damit ich... I don't have time for this bullshit. Rose! Wieso lädst du mich nicht zu deiner Weihnachtsparty ein? Das ist keine Weihnachtsparty. Und wie nennst du das hier? Den Anfang einer Nachrichtenmeldung, die mit dem Satz endet, dann richtete er die Waffe gegen sich. Also gut, hört mal alle zu, sperrt die Ohren auf. Es gibt keine Party. Ihr müsst jetzt gehen, weil ich gleich Besuch von einer wunderhübschen Frau kriege, mit der ich schlafen will, nachdem ich sie betrunken gemacht habe. Ein guter Plan. Nur bin ich jetzt schon betrunken. Mann, ich kann den zweiten Akt gar nicht erwarten.